mich jetzt an. Guck mich jetzt an. Guck mich jetzt an. Guck mich jetzt an. Früher hatte ich nothing, heute bin ich rich. Früher musste ich hustlen, heute fick ich jede Bitch. Bau, bau, bau, bau, bau. Guck mich jetzt an. Guck mich jetzt an. Guck mich jetzt an. Guck mich jetzt an. Früher hatte ich nothing, heute bin ich rich. Früher musste ich hustlen, heute fick ich jede Bitch. Bau, bau, bau, bau, bau. Guck mich jetzt an. Guck mich jetzt an. Guck mich jetzt an, wie ich Money aus der Bank trage. Die 1000 Quadrat Villa ist für mich nur eine Anlage. Ich mach dir ne Ansage, weil ich einfach Swag hab. Du sagst, dass du mich nicht magst, mal schauen, was meine Tag sagt. Ich bin am Stunten, ich bin am Hulen, ich bin das Money am Hunten und du bist ein Torwart, denn du fängst die Kugeln. Bin drin im Bentley am Abholen, der Boss mit dem Grab kommt im Beamer Coupé. Shop Louis Kudam und Champs-Élysées. Rob dir dein Phone und ertränk dich im See. Host wollen Dates, aber ich sage nee. Kein Schnee, was ich ziehe, das ist einfach Cocaine. Bin der King in diesem Rap und King in diesem Dope Game. Hast du ein Problem, dann frag meinen Manager. Bin ein famous Avenger und du bist nur ein Straßenpenner. Guck mich jetzt an, früher trug ich keine Goldketten und damals wünschen wir, dass wir etwas Erfolg. Heute ist die Chain vom Jeweler Jacob und die Bitches zacken jetzt den Dick vom Trap God. Bau, bau, bau, bau, bau. Guck mich jetzt an. Guck mich jetzt an. Guck mich jetzt an. Guck mich jetzt an. Früher hatte ich nothing, heute bin ich rich. Früher musste ich hustlen, heute fick ich jede Bitch. Früher hatte ich nothing, heute bin ich rich. Früher musste ich hustlen, heute fick ich jede Bitch. Bau, bau, bau, bau, bau. Guck mich jetzt an. Guck mich jetzt an. Guck mich jetzt an. Guck mich jetzt an. Früher hatte ich nothing, heute bin ich rich. Früher musste ich hustlen, heute fick ich jede Bitch. Bau, bau, bau, bau, bau. Guck mich jetzt an. Guck mich jetzt an. Guck mich jetzt an. Guck mich jetzt an.